Hier ist Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, ich bin Danny Hopper und das sind unsere Themen. Katalanische Regierung ist abgesetzt. Letzter Flug bei Air Berlin und das Wetter bewölkt um 9 Grad. Es ist 9 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Jetzt ist es auch amtlich, die katalanische Regierung in Barcelona ist abgesetzt. Der spanische Ministerpräsident Rajoy hat am frühen Morgen offiziell die Amtsgeschäfte übernommen. Gestern hatte der spanische Senat den Weg für die Entmachtung freigemacht. Thomas Bleskin hat die Infos dazu. Neben der Absetzung der Regierung und der Auflösung des Parlaments in Barcelona hat Madrid auch Neuwahlen kurz vor Weihnachten am 21. Dezember beschlossen. Wir wollten nie, dass es so weit kommt, sagte der konservative Regierungschef Rajoy. Die Zwangsmaßnahme wurde in Spanien zum ersten Mal überhaupt ergriffen. Im Ausland stieß die Unabhängigkeitserklärung der Katalanen überwiegend auf Ablehnung. EU-Kommissionschef Juncker warnte vor weiteren Rissen in der EU. Kurz vor Mitternacht ist die letzte Air Berlin-Maschine am Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Empfangen wurde sie von vielen bisherigen Mitarbeitern, Bodenpersonal und Schaulustigen. Fest steht seit der Nacht auch, dass der britische Billigflieger EasyJet 25 Maschinen von Air Berlin kaufen wird, für rund 40 Millionen Euro. Außerdem will er bis zu 1000 Piloten und Flugbegleiter übernehmen. Das hat EasyJet bestätigt. Mit einem Abschluss des Geschäfts werde im Dezember gerechnet. Weltweit demonstrieren Frauen zurzeit mit dem Hashtag MeToo gegen sexuelle Belästigungen und auch in Deutschland ist das Problem weit verbreitet. Das zeigt eine neue YouGov-Umfrage. Demnach gab fast jede zweite Frau an, schon einmal sexuell bedrängt oder belästigt worden zu sein, vor allem durch Anfassen oder anzügliche Sprüche. Die meisten solcher Vorfälle spielen sich laut Umfrage im öffentlichen Raum ab, dahinter folgt das private Umfeld und die Arbeit. Fast jeder fünfte befragte Mann gab zu, sich einer Frau gegenüber schon einmal falsch verhalten zu haben. In der Nacht endet die Sommerzeit, das heißt die Uhren werden wieder um eine Stunde zurückgedreht. Die FDP fordert schon seit Jahren ein Ende der Zeitumstellung. Jetzt will sie das Thema auch noch einmal mit in die Jamaika-Sondierungen nehmen. Manja Borchert hat die Einzelheiten. Die Zeitumstellung bedeutet unnötigen Aufwand, sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen, sagt der FDP-Politiker Michael Theurer in der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Abschaffung der Sommerzeit mache zwar nur Sinn, wenn andere Länder der EU auch mitmachen, aber die FDP glaubt, dass Deutschland auch auf europäischer Ebene überzeugen könnte. Die EU-Kommission prüft aktuell auch schon Forderungen nach einer Abschaffung der Sommerzeit. Die Frage werde unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen untersucht, sagte eine Sprecherin. Und noch ein kurzer Blick zum Fußball. Im Freitagabendspiel haben sich Mainz und Frankfurt mit 1:1 getrennt. Heute geht es in der Bundesliga mit dem Kampf um die Tabellenspitze weiter. Der BVB will sie verteidigen und muss in Hannover ran. Der FC Bayern empfängt Leipzig nur 3 Tage nach dem Aufeinandertreffen im DFB-Pokal. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Danke, Danny. Und das ist der Antenne Düsseldorf Wetterservice. Dichte Wolken hängen fest über unserer Stadt und geben der Sonne heute keine Chance, sich durchzusetzen. Da schafft es eher der Regen. Das dann bei 12 Grad. Morgen wird's freundlicher. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Bei 13 Grad weht dazu dann aber ein ordentlicher Wind. 8 Grad aktuell am Hammerdeich. 9 Grad sind es an der Heiestraße in Gerresheim. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice mit gleich 3 Warnmeldungen. Eine kommt von der A3 Köln Richtung Oberhausen. Zwischen der Ausfahrt Leverkusen-Opladen und dem Dreieck Langenfeld besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Und 2 Warnmeldungen von der A57, einmal Krefeld Richtung Köln, zwischen der Raststätte Nievenheim und der Ausfahrt Dormagen. Da hat es einen Unfall gegeben und da ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Und die Gegenrichtung A57, jetzt Köln Richtung Krefeld, am Kreuz Neuss-West, Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Fahren Sie dort bitte besonders vorsichtig. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Das Schicksal der Air Berlin berührt viele Menschen, das haben wir eben ja schon aus Düsseldorf gehört, aber auch am Abend bei der allerletzten Landung in Berlin. Wie die Emotionen dort hochgekocht sind, das hören wir uns gleich gegen 8:50 genauer an. Hier bei Antenne Düsseldorf, heute Vormittag mit Claudia Monreal. Guten Morgen. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little girl. Say it all. welcome in its closing time. I was holding a hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Schönen guten Morgen hier bei Antenne Düsseldorf um 10 Minuten nach 9. Seit der Nacht ist Air Berlin endgültig Geschichte. Die letzten Maschinen landeten in Düsseldorf und die allerletzte dann in Berlin. 23.45 Uhr war es, als der letzte Flieger der insolventen Airline aus München in Berlin-Tegel aufsetzte. Hinter den Passagieren lag ein sehr emotionaler Flug und Antenne Düsseldorf-Reporter Michael Klein, der war mit für uns an Bord. Michael, sag mal, was war am Flughafen München dem Start des letzten Fluges denn dann los? Ja, das war schon hochemotional. Vor dem Einstieg hatten sich rund 200 Flughafenbeschäftigte auf dem Vorfeld, also draußen, versammelt. Die Polizei kam dazu, Warnlichter an, die Flughafenfeuerwehr, der Service, alles, was Beine und Räder hat, hatte man den Eindruck, rund um den Flieger, um der Crew letztendlich zu huldigen. Und im Gebäude, da fielen sich Mitarbeiter um den Hals, waren gerührt. Joachim Hunold, der Ex-Chef, kam, Achim nennen ihn die alten Air Berliner liebevoll, und der war gerührt. Hohe Emotionalität. Das ist ein Teil meines Lebens gewesen. Man spürte, hier geht nicht nur eine fliegende Unternehmensgeschichte zu Ende, hier kochen auch ganz große Emotionen hoch. Und an Bord, wie war da die Stimmung? Ah, das war eine Mischung aus Meer in Tränen und ja, Ballermann-Party, muss man sagen. Also emotional war es, als der Chef-Steward sich verabschiedete und noch einmal Teile der Geschichte von Air Berlin Revue passieren ließ. Dem stockte die Stimme und da flossen Tränen, das merkte man. Ja, dann kam aber auch das traditionelle Air Berlin-Lied, also dieser Dudelsong aus den 90er Jahren. Und da wurde geklatscht und Passagiere sangen sogar mit. Also insgesamt kam man sich so ein bisschen wie in einem Familienflieger vor. Es war eine unglaublich freundliche und doch entspannte Stimmung. Ja, und Punkt 23.45 Uhr, eine Stunde zu spät, aber das war an diesem Tag dann auch egal. Nach einem Rundflug über Berlin landete der Airbus A320 dann in Berlin-Tegel und rollte zur Parkposition 52 vor dem Terminal C. Ja, und was sich dort abspielte, das war unglaublich. Ja, kriege ich schon Gänsehaut nur beim Zuhören. Vielen Dank, Michael. Die britische Fluggesellschaft EasyJet, die hat übrigens kurz danach angekündigt, dass sie Unternehmensteile der insolventen Air Berlin am Standort Berlin-Tegel kaufen will. 25 Flugzeuge will EasyJet übernehmen. Der britische Billigflieger will Mitarbeiter des Flugpersonals von Air Berlin dann auch neue Arbeitsplätze anbieten. Das ist ja wenigstens dann mal eine gute Nachricht. Düsseldorf ist hier gleich mit Platz 8 im Hitklick More Than You Know von Axwell und Ingrosso. Brors, wir kaufen Ihre Edelmetalle, Gold, Silber und Schmuck an. Brors, immer diskret und immer zu fairen Preisen. Brors, in Düsseldorf, am Fürstenwald 214. Vertrauensvoll, fair, diskret. Seit 1982. Brors. Auf zur neuen Welt des Einrichtens. Die große Hardegg-Neueröffnung in Hilden. Schauen Sie vorbei und entdecken Sie die neue Welt des Einrichtens auf über 35.000 Quadratmetern. Mit noch mehr Möbeln, die genau zu Ihnen passen. Jetzt in Hilden. Mehr unter hardegg.de. Die Peugeot Flatrate Sondermodelle. Zum Beispiel das Parkplatzwunder Peugeot 108 für 109 Euro. Null versteckte Kosten, null Anzahlung. Inklusive Wartung und Verschleiß. Peugeot. Impress yourself. Die gehen einfach immer, ob nach der Schule oder am Wochenende bei Oma. Am liebsten mag ich sie in der Brühe, aber auch als Lasagne sind sie super lecker. Meine Freundin wünscht sich die immer, wenn sie zu Besuch da ist. Selbst Papa bekommt die hin. Maultaschen gehen immer. Bürgermaultaschen gehen einfach immer. Erleben Sie die Flatrate-Sondermodelle bei Peugeot. Begeben Sie sich auf eine kulinarische Reise mit Aeroflot Russian Airlines. Genießen Sie an Bord unserer modernen Airliner eine große Auswahl an Gerichten, die von anerkannten Spitzenköchen zusammengestellt wurden. Übrigens, für unsere jüngsten Passagiere gibt es ein ganz besonderes Menü. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen. Erleben Sie die erstklassige Küche von Aeroflot Russian Airlines. Mehr Infos auf aeroflot.com und in Ihrem Reisebüro. 50 Jahre Schaffrad in Mönchengladbach. Das Feiern geht weiter. Deshalb gibt's jetzt und nur bis Montag bei Schaffrad 25% Jubiläumsrabatt auf Ihren Einkauf. Natürlich auch in Ihrem Schaffrad-Wohnkaufhaus und Küchen-Schaffrad-Megastore in Düsseldorf. Noch heute und Montag extra lange bis 21 Uhr geöffnet. Spar dich jetzt bei Kaufland XXL reich. Zum Beispiel mit Iglo Backfischstäbchen. Die XXL-Packung mit 728 Gramm für nur 3,49. Und K-Klassik Apfelsaft. 1,5 Liter für nur 69 Cent. Kaufland. Gute Woche. Die Mega-Küchen-Sparchance in Küchen-Schaffrad-Megastore in Düsseldorf, Kopernikusstraße. Gibt's noch heute am Samstag und am Montag 25% auf freigeplante Küchen. Und das sogar extra lange bis 21 Uhr. Mehr unter schaffrad.com. Die größte Beauty- und Parfümerie-Welt Düsseldorfs erleben. In der Galeria Kaufhof auf der Kö. Neuer Glanz, mehr Auswahl, neue Trendmarken wie MAC, Urban Decay oder Jo Malone. Und den einzigen Sephora-Shop Düsseldorfs. Viele Angebote im ganzen Haus. Düsseldorfs größte Beauty- und Parfümerie-Welt. Jetzt bei Galeria Kaufhof auf der Kö. Heute fällt der Startschuss der Decathlon-Filiale in Düsseldorf. Kommt zu unserer sportlichen Eröffnung und lasst euch von unserer Auswahl begeistern. Decathlon. Über 70 Sportarten. Ein Store. Ab heute neu in Düsseldorf. Hammer. Ihre Nummer 1 für Raumgestaltung. Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Falsch. Wir übernehmen die Arbeit und überlassen Ihnen sofort das Vergnügen. Ausmessen, verlegen, nähen und dekorieren. Wir machen das. Hammer, Ihre Nummer 1 für Raumgestaltung. Disneys Musical Tarzan. Hier wird die Luft zur Bühne. Und Sie sind mittendrin. Tauchen Sie ein in eine spektakuläre Dschungelwelt. Disneys Musical Tarzan. Nur in Oberhausen. Ihre Tickets unter musicals.de. Das gab's noch nie. 33% Preisvorteil. Bis einschließlich Montag schenkt Ihnen Höffner sensationelle 33% auf Möbel, Küchen und Matratzen. Sichern Sie sich 33% ohne Wenn und Aber. Und ohne Wenn und Aber heißt bei Höffner wirklich ohne Wenn und Aber. Gilt auch auf Werbeware, reduzierte Ware und Marken. Mehr unter Höffner.de. Die Peugeot Flatrate Sondermodelle. Null versteckte Kosten, null Anzahlung, inklusive Wartung und Verschleiß. Bei Autohaus Ulmen in Düsseldorf, Höher Weg.

Antenne Düsseldorf hier am Samstag. Einen schönen guten Morgen. Heute Abend, da startet eine ganz besondere junge Dame ihre erste Deutschland-Tournee. Die bekannte Poetry-Slammerin Julia Engelmann. Und wo könnte man besser starten als in unserem schönen Düsseldorf? Heute Abend in der Turnhalle, da steht sie auf der Bühne mit ihrem Programm Jetzt Baby. Mit gerade einmal 25 Jahren ist sie aus der Poetry-Slammer-Szene nicht mehr wegzudenken. Zur Erinnerung, das ist die hier. Wie andere Edelparfum trägst du einen düsteren Blick, so düster Lana Del Rey, wär sicher neidisch auf dich. Du sagst, dass das dein Schicksal ist, dass du ab jetzt für immer traurig bist, doch sorry, daran glaub ich nicht, denn weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt, sie oft genug, heute wird ein schöner. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner Tag. Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio laut. Der Song Grapefruit, das ist eine Mischung aus Poesie und Musik. Dabei geht es um das Thema Mental Health. Besonders wichtig für Julia, weil immer mehr junge Menschen ja an Depressionen leiden. Dabei zaubert sie den Zuschauern das ein ums andere Mal ein richtig schönes Lächeln auf das Gesicht. Regt aber auch zum Nachdenken an. Und wenn Sie jetzt sagen, da will ich hin, es gibt noch ein paar Tickets. Und zwar ab 47 Euro. Antenne Düsseldorf in Ihrem Radio mit Claudia Monreal. Ein schönes Wochenende. Mann, jeder Tag ist so gleich. Ich zieh Runden durch meinen Teich. Ich will nur noch hier raus. Ich brauch mehr Platz zum frischen Wind. Ich muss schnell woanders hin. Sonst wachs ich hier fest. Ich mach nen Kopfsprung durch die Tür. Ich lass alles hinter mir. Hab was Großes im Visier. Ich komm nie zurück zu mir. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg. Oh, oh. Au revoir. Au revoir. Auf kein, ich hab meine Sachen gepackt, ich hau rein. Sonst wird das für mich immer nur dieser Traum bleiben. Ich brauch Freiheit, ich geh auf Reisen. Ich mach alles das, was ich verpasst hab. Fahr mit nem Gummiboot bis nach Alaska. Ich spring in Singapur in das kalte Wasser. Ich such das Weite und dann tank ich neue Kraft ab. Ich seh Orte, von denen andere nie hörten. Ich fühl mich wie Humboldt oder Steve Irwin. Ich setz mich im Dschungel auf den Maya-Thron. Auf den Spuren von Messner, Indiana Jones. Der Phönix macht jetzt nen Abflug. Au revoir, meine Freunde, macht's gut. Ich sag dem alten Leben Tschüss, Affe, Todklappe zu. Wie die Kinder in Indien, ich mach es zu. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir, vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg, oh, oh. Au revoir. Au revoir. Ah. Au revoir. Es gibt nichts, was mich hält. Düsseldorf. Schönen guten Morgen, mein Name ist Matthias Esch und das sind unsere Themen um 9:30. Spanische Regierung greift durch. Weiter großer Andrang am Aquazoo. Und das Wetter bringt uns Wolken und auch Regen. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Auf den Anzeigetafeln des Düsseldorfer Flughafens werden wir nie wieder die Abkürzung AB lesen können. Gestern am späten Abend landete zum letzten Mal eine Maschine der insolventen Airline auf Düsseldorfer Boden. Seit heute hat die Airline ihren gesamten Flugbetrieb eingestellt. Die letzte Maschine aus Rom, die gegen 23.30 Uhr landete, wurde von der Flughafenfeuerwehr mit großen Wasserfontänen empfangen. Auch auf der Besucherterrasse war es sehr voll. Sie hatte extra bis Mitternacht geöffnet. Hunderte Zuschauer, unter ihnen viele ehemalige Mitarbeiter der Airline, waren gekommen, um ein letztes Mal einen Air Berlin-Flieger in Aktion zu sehen. Nur wenige Minuten später landete auf dem Flughafen Berlin-Tegel die letzte Maschine in der gesamten Geschichte von Air Berlin. Auch hier wurde die Crew ausführlich begrüßt. Anschließend kündigte der britische Billigflieger EasyJet an, dass die Airline 25 Air Berlin-Maschinen kaufen und außerdem 1000 Piloten und Flugbegleitern ein Jobangebot machen will. Die spanische Zentralregierung hat, wie angekündigt, mit aller Härte auf den Unabhängigkeitsbeschluss Kataloniens reagiert. Ministerpräsident Rajoy erklärte die Regionalregierung für abgesetzt und das Parlament für aufgelöst. Dieser Schritt soll die Verantwortlichen in Katalonien, so Rajoy wörtlich, an einer weiteren Eskalation des Ungehorsams hindern. Am 21. Dezember sollen dann Neuwahlen stattfinden. Im Aquazoo hier in Düsseldorf dürfte es auch am Wochenende unverändert voll bleiben. Vor 5 Wochen war er wieder eröffnet worden. Seitdem gehören lange Schlangen zur Tagesordnung. Der Direktor des Aquazoos wies nochmal darauf hin, dass sich Online-Tickets empfehlen. Damit soll es maximal kurze Wartezeiten geben, auch an den beiden Feiertagen nächste Woche. Der Ansturm hat allerdings auch seine negativen Seiten. In einem neu gemachten Spiel- und Forschungsbereich für Kinder sind verschiedene Stationen schon mehrfach zerstört worden. Der Direktor denkt schon über Videoüberwachung nach. Wir Düsseldorfer leben gerne in unserer Stadt. Das ist das Ergebnis der 3. Bürgerbefragung, die die Stadt jetzt veröffentlicht hat. Neben viel Lob gibt es darin aber auch Kritik an zu hohen Mieten und zu viel Straßenverkehr. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bodden mit weiteren Hintergründen. Die Stadt sollte mehr Geld für Schulen, Kitas und neue Wohnungen ausgeben. Das ist ein weiteres Ergebnis der Befragung. Die Stadt hatte im Frühjahr 16.000 Fragebögen verschickt, 5.000 Bürger haben geantwortet. Gelobt werden vor allem die Lebensqualität in Düsseldorf, Kulturangebote sowie die Arbeits- und Einkaufsmöglichkeiten. 9 von 10 Düsseldorfern sind demnach generell zufrieden. Aber nur knapp die Hälfte empfindet unsere Stadt als kinder- und familienfreundlich. Einen Link zum vollständigen Ergebnis finden Sie auf unserer Homepage bei den Nachrichten. Und soweit die Meldungen. Die Infos zum Wetter gibt's jetzt von Claudia Monreal. Ja, viele dichte Wolken, der ein oder andere Regenschauer und kühle 12 Grad. So zeigt sich der Samstag in Düsseldorf. Morgen etwas freundlicher mit einem Sonne-Wolken-Mix, aber auch kräftigem Wind bei maximal 13 Grad. Die neue Woche macht so weiter. Mit 11 Grad wird es dann allerdings auch noch etwas kühler. Hier an den Shadow-Arkaden, da sind es momentan 9 Grad, am Schloss Eller 8 Grad. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice um 9.33 Uhr noch eine Warnmeldung von der A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen der Ausfahrt Leverkusen-Opladen und dem Dreieck Langenfeld. Da besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Fahren Sie dort besonders vorsichtig. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Der Düsseldorfer Comedian Lars Hohlfeld, der macht jetzt auch Spaß hier bei Antenne Düsseldorf. Und seine neue Folge Pop-Up Comedy, die genießen wir gleich gegen 9:45. Ich bin Claudia Monreal, wünsche einen guten Start in den Samstag mit uns. Besonders, wenn man heute einen runden Geburtstag feiert wie Röschen. Alles Liebe zum 70. kommt von Sohn Christian. Und ich soll sagen, wie bei Julia Roberts, man sieht ihr das Alter einfach nicht an. Fading fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. Overcomplicate, but it's simple. But it's simple. Will you love me more? gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. The way you love me. The way you love me till the end. The way you love me. Oh yeah, it makes me king again. When I find myself. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Antenne Düsseldorf mit Claudia Monreal. Der beste Mix. Patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration. Any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions. Cause I need time. My heart is numb, has no feeling. So while I'm still healing, just try and have a little patience. I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. Have a little patience. Oh, cause I just need time. My heart is numb, has no feeling. So while I'm still healing, just try. And have a little patience. Take That hier bei Antenne Düsseldorf, der Samstagvormittag, 20 vor 10 und wir sind mitten angekommen im Herbst, aber sie scheinen dem Sommer noch so ein bisschen hinterher zu trauern. Zumindest ist der Sommerhit des Jahres 2017 Platz Nummer 6 in den Hitclick-Charts. Luis Fonsi featuring Daddy Yankee und Despacito in 2 Minuten in ihrem Lieblingsradio. Das kann nur P&A. Der ganz neue Nissan Qashqai. Voll ausgestattet für nur 21,4. 6.000 Euro günstiger. Streng limitiert. Jetzt im Autozentrum P&A. Nissan für Düsseldorf. Automeile Höher Weg. Extra lange, extra sparen. Heute und Montag bei Knuffmann. Bis zu 20% Rabatt auf Möbel und Küchen und 10% extra Rabatt auf fast alles. Auf Boutiqueartikel, Heimtextilien, Leuchten und Teppiche. Und das am Montag sogar bis 22 Uhr bei Knuffmann in Neuss. Mehr unter knuffmann.de. Das kann nur P&A. Der ganz neue Nissan Qashqai für 21,4. Und obendrauf echte 1.000 Euro Eintauschprämie für Ihren Gebrauchten. Wenn Samenböhmann Ilberts sich um ihre Zimmerpflanzen und den Garten kümmert und ihre Pflanzen sprechen könnten, dann hörte sich das so an. Diese Pflege tut wirklich gut. Meine Äste sind fachgerecht beschnitten. Unser Ungeziefer ist weg. Und von mir der Tulpenzwiebel gibt's jetzt 20 Stück für 3,95. Wenn es um Ihre Pflanzen und den Garten geht, fragen Sie Samenböhmann Ilberts in der Altstadt oder Gartencenter Ilberts in Kaiserswerth, damit Ihre Pflanzen gut über Sie sprechen. Traumautos zu Traumpreisen. Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional und Jeep. Sparen Sie jetzt bis zu 15.000 Euro. Bei allen Lagerfahrzeugen. Jetzt bei Motor Village, Düsseldorf, Erkraterstraße und Theodorstraße und Duisburg, Arnold-Dehnen-Straße. Nur solange der Vorrat reicht. Italien in Bestform. Designersofas, Tische, Stühle und Betten zu absoluten Bestpreisen. Und noch besser, bis 4. November bestellt, garantiert und kostenlos vor Weihnachten geliefert. Hus Perfekt Düsseldorf, Immermannstraße. Jahresendspurt bei Motor Village. Jetzt bis zu 15.000 Euro sparen bei allen Lagerfahrzeugen. Nur solange der Vorrat reicht. Bei Motor Village in Düsseldorf, Erkraterstraße und Theodorstraße und Duisburg, Arnold-Dehnen-Straße. Antenne Düsseldorf, Hitclick, Platz 6. Ei. Fonsi! Diwa! Oh, oh no, oh no! Oh. Hey, go! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Diwa! Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicia. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Enseñe esa mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, favorito, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Der Düsseldorfer Comedian Lars Hohlfeld, der ist als Gastgeber zur Pop-Up-Comedy immer unterwegs und präsentiert die lustigsten Comedians Deutschlands in ganz verschiedenen angesagten Locations in NRW und natürlich hauptsächlich auch hier bei uns in Düsseldorf. Da hat er echt immer ein gutes Händchen für verschiedene Leute. Der Mann im grünen Hemd verspricht so viel, wie in unseren Live-Shows hast du vom Fernseher noch nie gelacht. Hand drauf. Und deshalb freuen wir uns, dass er jetzt nicht nur im Fernsehen und vor allen Dingen live zu sehen ist, sondern auch hier im Radio bei Antenne Düsseldorf. Herzlich willkommen zur Pop-Up-Comedy! Hier in der Hausreihe zum Schlüssel. Bei uns hatten auch letztes Jahr auch die Zeugen Jehovas, also die haben bestimmt eine halbe Stunde an die Tür geklopft, ne? Aber nicht mit mir. Also nicht mit, keine Chance. Ich habe die nicht rausgelassen. Ne? Das musst du mal machen, ne? Zeugen Jehovas, wenn die an der Tür klopfen, dann musst du mal vorhin, Zeugen Jehovas, kommen Sie doch rein. Der Blick. Und dann kommen Sie rein, dann setzen, ne? Und dann, ja, kommen Sie doch rein, setzen sich hin. Was wollen Sie denn trinken? Kaffee, Stück Kuchen. So, wenn du die dann versorgt hast, dann musst du sagen, so, und was machen wir jetzt? Keine Ahnung, so weit sind wir noch nie gekommen. Wir möchten mit Ihnen über Gott sprechen. Und dann so klugscheißen. Ah, über Gott, ja. Gibt's ja viele. Über welchen denn? Ja, den Gott, der deine Geschicke lenkt und dein Leben bestimmt und dein Schicksal. Ach so, die ist in der Küche. Schatz, kommst du mal? Pop-up Comedy! Hier in der Auswahl zum Schlüssel. Antenne Düsseldorf. Für unsere Stadt. So beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face. All day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. When I see your face, there's not a There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you Achtung, Achtung, eine Durchsage für alle Kinder der 80er und 90er. Null Problemo. Top, die Wette gilt. Wir haben dein 80er Radio. Und dein 90er Radio. Spaß haben und weitersagen. Noch mehr Auswahl gibt's auf antennedüsseldorf.de. Wochenendlich bei Lidl. Freitag und Samstag mega Angebote. Heute gebrüllt von Emil aus Prien. Braune Champignons, 250 Gramm, 19% billiger, nur 88 Cent. Und M&M's, verschiedene Sorten, 213 Gramm, 31% billiger, nur 1,99 €. Lidl lohnt sich. Der NRW-Einrichtungstipp. Entdecken Sie Roller neu. Winkelküchen, Küchenblöcke, Küchenzeilen, Hochglanzküchen mit vielen Fronten in fast allen Farben. Über 100 Markenküchen in 1000 Varianten zu Deutschlands schärfsten Preisen. Diese Woche Lieferung und Montage nur 149 Euro. Für freigeplante Küchen ab 1.999 Euro. Gibt's doch gar nicht! Doch, bei Roller. Bald 150 Mal in Deutschland und auf roller.de. Jetzt im neuen Mediamarkt-Prospekt. Zum Beispiel die Xbox One S 500 GB, inklusive FIFA 18, Forza Horizon 3, sowie Forza Horizon 3 Hot Wheels und zweitem Controller für nur 249 Euro. Können Sie auch alles bequem in Raten zahlen mit unserer 0% Finanzierung. Wir machen das im Markt und im Netz. Hauptsache, ihr habt Spaß. Mediamarkt. Mit Volldampf voraus. Preisoffensive bei Edeka Rhein-Ruhr. Heute Funny Knödel halb und halb, die 200-Gramm-Packung und Hack Apfelrotkohl, das 700-Gramm-Glas, für jeweils 88 Cent. Dazu frische Minutensteaks aus dem Schweinerücken, je 1 Kilo, nur 5 Euro. Und Blumenkohl der Klasse 1, je Stück nur 85 Cent. Jetzt nur bei Edeka Rhein-Ruhr. Wir lieben Lebensmittel. Die Tiefpreistage bei Hagebaumarkt. Jetzt zugreifen. Kraftronic 12 Volt Akkubohrschrauber KT-AS12-LI2. Mit zwei Akkus. Jetzt für nur 79,95. Gibt's auch online auf hagebau.de. Hagebaumarkt. Hier hilft man sich. Es ist mal wieder soweit. Bei dem Usselwetter brauche ich was Deftiges. Natürlich dein Lieblingseintopf mit dicke Sauerländer Bockwurst. Ja, hast du Schmacht, brauchst du eine Wurst. Dicke Sauerländer Bockwurst in der blau-roten Dose von Metten. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Ala Kehrgarten, verschiedene Sorten, die Packung für nur 1,49 Euro. Und frische Ente aus Deutschland, das Kilo für nur 3,99 Euro. Und auch am Samstag gibt's Ala Kehrgarten für nur 1,49 Euro und frische Ente für nur 3,99 Euro. Also am Framstag erstmal zu Penny. Beste Preise für alle. 35 Jahre Möbelboss. Jetzt Küchen zum halben Preis. Plus Lieferung und Montage der neuen Küche gratis bei Möbelboss. Dazu langer Samstag bis 20 Uhr. Die Frankfurter behaupten, die Erfinder des Hotdogs zu sein. Ich hab den Hotdog erfunden. Aber erzählen Sie das mal in New York. Come on, it's our thing. Oder in Schweden. Nee. Geh fort, du Babs. Yeah, right. Wir haben ihn nicht erfunden, dafür aber unschlagbar lecker gemacht. Der neue McDonald's Hotdog. Die aktuelle Aldi-Angebotsvorhersage. Schinkenschnitzel, die XXL 800-Gramm-Packung, dieses Wochenende zum Aldi-Preis von 4,49 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Warm. Warm. Kalt. Kälter. Noch kälter. Schlimm kalt. Ganz schlimm kalt. Oh, Eisfüße! Nie wieder Eisfüße mit den Innogy Heizideen. Ohne Anschaffungskosten und ganz einfach. Jetzt informieren auf innogy.com. Energie wird Innogy. auf zur neuen Welt des Einrichtens. Feiern Sie mit uns die große Hardegg-Neueröffnung in Hilden. Die neue Welt des Einrichtens auf über 35.000 Quadratmetern. Und das Beste? Alle anderen Hardegg-Häuser feiern mit. Mit fantastischen Neueröffnungsangeboten, die genau zu Ihnen passen. Also schauen Sie jetzt vorbei. Mehr unter hardegg.de. Mehr heiße Tipps unter energy.com. Oder besuchen Sie uns direkt vor Ort. Antenne Düsseldorf. Unsere Hits gleich nach 10. Das ist der beste Mix. Moving, turn on, turn on, turn on.